Sie gingen zum Essen in eine kleine Pizzeria, wo Paul sich noch einmal bei dem Generalsekretär bedankte. Sie ahnen nicht, wie viel mir dieser Abschied bedeutet. Vielleicht doch, sagte Ackermann. Jean war ein beeindruckender Mann. Ich kann das beurteilen. Habe ich in Afrika doch viele Jahre an seiner Seite gearbeitet. Leider war mir hier in Rom nicht mehr viel Zeit mit ihm vergönnt. Aber es ist eine Untugend, sich über das, was man nicht hatte, zu beklagen, wenn es doch so vieles gibt, für das man dankbar sein kann. Viele Menschen empfinden ihre Begegnungen mit Jean, und mögen sie noch so kurz gewesen sein, als Bereicherung ihres Lebens. Seitdem bekannt geworden ist, dass der Herr ihn zu sich gerufen hat, können wir uns vor Beileidstelegrammen, E-Mails, Briefen und Anrufen kaum noch retten. Nehmen Sie es deshalb bitte nicht übel, dass Bruder Turati Sie abweisen wollte. Das tue ich nicht. Es ist schön zu wissen, dass der Pater General so viele Freunde hat, und auch wenn es nicht dasselbe ist wie vorhin in der Kapelle, werde ich doch versuchen, an der Trauerfeier übermorgen auf dem Petersplatz teilzunehmen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie einen Platz in den vorderen Reihen bekommen, versprach Ackermann. Wir alle sind sehr glücklich, dass der Papst sich bereit gefunden hat, diese Messe zu lesen. Glücklich und auch ein bisschen stolz zeigt es doch, welch große Bedeutung die Gesellschaft Jesu für die Kirche hat und welch enge Verbundenheit zwischen dem Vatikan und uns besteht. Ich hätte Sie selbstredend davon in Kenntnis gesetzt, Paul, hätte ich gewusst, dass Sie in Rom sind. Ich bin erst seit ein paar Stunden wieder hier, erklärte Paul und nickte der jungen Kellnerin, die seine mit Pilzen und Gemüse belegte Pizza vor ihn hinstellte, dankbar zu. Er hatte zum Frühstück nur einen Cappuccino getrunken und war dementsprechend hungrig. Ackermann, der noch auf seine Pizza wartete, schien das zu bemerken. »Fangen Sie ruhig an, Paul, es gibt nichts Scheußlicheres als kalte Pizza.« »Danke«, sagte Paul und folgte der Aufforderung. Der Generalsekretär sah ihm lächelnd zu und fragte leichthin, »Hat es mit Ihrer Rückkehr nach Rom eine besondere Bewandtnis?« »Wie kommen Sie darauf?« fragte Paul zwischen zwei Bissen. »Na ja, Sie kennen doch Kommissario Claudia Bianchi ganz gut, wenn ich mich recht entsinne.« »So kann man es sagen, ja.« »Kommissario Bianchi war gestern in der Generalkurie, weil sie dringend mit Jean sprechen wollte. Es wurde ihr, gegen den ausdrücklichen Einwand des Arztes, gestattet und Jean ist quasi in ihren Armen gestorben.« Heute, einen Tag nach seinem Tod, besuchen Sie uns, Paul. Ist es da ein Wunder, wenn ich mir Sorgen mache? Sorgen? Was für Sorgen? Dass ich mich zum Beispiel frage, ob die Söhne des Alten wieder aktiv geworden sind. Als Ackermann Pauls überraschten Blick auffing, fuhr er fort. Ich zähle nur eins und eins zusammen. Der seltsame Vorfall mit Dottore Pignato, nachdem Kommissario Bianchi sich ausdrücklich erkundigt hat, dann die Entführung von Pignatos Witwe, von der Zeitung und Rundfunk heute Vormittag voll waren. Und jetzt sind Sie auf einmal wieder in Rom. Ich freue mich ganz aufrichtig darüber, Paul, aber ja, ich mache mir auch Sorgen. Die Kellnerin brachte Ackermanns Pizza Margarita und der Generalsekretär aß ebenfalls mit großem Appetit. Wundern Sie sich nicht, Paul, auch ich bin in letzter Zeit kaum zum Essen gekommen. Oder dachten Sie, ich hätte Sie nur eingeladen, um Sie auszuhorchen? Ich habe viel nachgedacht in den vergangenen zwei Monaten, und manchmal war ich nahe daran, an meinem Verstand zu zweifeln, Pater. Ein alter Götze, dessen Macht groß genug ist, unseren Gott, den Allmächtigen, den Herrn im Himmel und auf Erden zu verdrängen, das kann doch nicht wahr sein. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Für mich nicht. Nicht Gottes Allmacht wird dadurch in Frage gestellt, sondern unser Glaube an ihn. Vergessen Sie nicht, dass wir freie Menschen sind, Paul. Gott lässt uns die Wahl, ob wir uns für gut oder böse entscheiden, Himmel oder Hölle, Gott oder Satan, oder welchen Namen Sie dem Bösen auch immer geben wollen. »Vielleicht Janus«, murmelte Paul. »Janus? Wie kommen Sie darauf?« Paul erzählte ihm von dem Ring mit dem Januskopf und dem Verdacht, bei dem alten Gott, dessen Anhänger danach trachteten, ihren Götzen an die Stelle des Christengottes zu setzen, könnte es sich um Janus handeln. Er musste sich jemandem anvertrauen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und wenn er sich nicht dem Mann anvertraute, dem auch der Pater General vertraut hatte, wem dann? Ackermann hörte sich alles mit großem Interesse an und stellte hier und da eine Zwischenfrage. Als Paul geendet hatte, herrschte für eine Weile Schweigen. Paul konnte förmlich sehen, wie es hinter der Stirn des Generalsekretärs arbeitete. »Vielleicht sind Sie auf der richtigen Spur, Paul. Sicher, es ist eine wilde Geschichte, aber das war die Sache vor 2 Monaten auch. Janus ist ein alter Gott, ein sehr alter. Gut möglich, dass er es ist, den die Söhne des Alten verehren. Aber Sie sind sich nicht sicher? Nein, wie sollte ich? Es gibt wahrlich versiertere Theologen als mich. Ich bin mehr ein Mann der Praxis. Wenn es darum geht, einen Hilfskonvoi durch den Urwald zu lenken. Janus ist ein alter Gott, ein sehr alter. Gut möglich, dass er es ist, den die Söhne des Alten verehren. Aber Sie sind sich nicht sicher? Nein, wie sollte ich? Es gibt wahrlich versiertere Theologen als mich. Ich bin mehr ein Mann der Praxis. Wenn es darum geht, einen Hilfskonvoi durch den Urwald zu lenken, in einem Dürregebiet Brunnen zu bauen oder eine Notbrücke über einen Fluss, der nach der Regenzeit angeschwollen ist, bin ich der richtige Ansprechpartner. Aber ich werde mich in Sachen Janus kundig machen und dann sprechen wir uns wieder. Wo kann ich Sie erreichen? Paul dachte daran, dass er kurz erwogen hatte, bei Claudia unterzukommen, aber als er sie vor ihrem Haus abgesetzt hatte, war ihm nicht danach gewesen, sie zu fragen, und sie hatte auch nichts gesagt. Sie spürten wohl beide, dass es nicht das Richtige war, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Er hatte sich von ihr entfernt und durfte nicht hoffen, ihr auf einen Schlag wieder so nahe zu sein wie damals. »Ich werde mir ein Hotel suchen und Sie dann benachrichtigen, Pater.« Es war ein geradezu idyllisches Bild. Im Licht der Mittagssonne sah die Villa aus wie das Urlaubsdomizil betuchter Leute, und genau das war sie wohl einmal gewesen. Aldo setzte das Fernglas ab und sagte zu dem Capitano der Carabinieri, der neben ihm zwischen den Felsen lag, »Trügerisch schön, wie aus dem Hochglanzprospekt eines Reiseveranstalters.« Capitano Vettori lachte leise. »Vielleicht ist die richtige Seite des Gesetzes in Wahrheit die falsche. Ich kann mir eine solche Villa jedenfalls nicht leisten, nicht einmal im Urlaub.« »Für Cipriani und Ferroni ist der Urlaub am Meer auch bald vorbei. Dann treten Sie einen anderen Urlaub an, hinter Gittern. Und Sie glauben wirklich, außer den beiden und Signora Vigezzi hält sich niemand in der Villa auf? Meine Leute haben niemanden sonst ausgemacht.« Vettoris Leute, eine ganze Hundertschaft, lagen zwischen den Felsen, Bäumen und Sträuchern rings um das Anwesen und warteten nur auf den Befehl zum Zuschlagen. Es war an Aldo, diesen Befehl zu erteilen, denn der Polizeipräsident hatte ihm die Leitung der Operation übertragen. Aber noch zögerte er. Er war sich über die richtige Vorgehensweise noch nicht ganz im Klaren. Vettori schien seine Überlegung zu erahnen. Er sagte, »Am sichersten wäre es natürlich, den Zugriff auf die Dunkelheit zu verschieben. Dumm nur, dass wir erst Mittag haben. Bis es Nacht wird, kann noch viel passieren. Die Entführer könnten versuchen, ihre Geisel wegzuschaffen, oder aber sie kommen auf die dumme Idee, die Frau umzubringen. Gibt es denn wirklich keine Lösegeldforderung? Bei einer Geldübergabe könnte man die Kerle vielleicht überlisten.« »Es gibt keine, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es auch keine geben. Den Entführern geht es um etwas anderes, wenn ich auch nicht genau weiß, was sie wirklich von Signora Vigezzi wollen.« Er dachte an den mitgenommenen Eindruck, den die Frau am Abend zuvor gemacht hatte. Es schien ihm sicher, dass Cipriani und Ferroni sie geschlagen hatten, vielleicht Schlimmeres, und er stellte sich lieber nicht vor, was sie zur Stunde hinter den so friedlich wirkenden Mauern mit ihr anstellten. Eines aber stand für ihn fest, und er sprach es aus. »Wir dürfen mit dem Zugriff nicht mehr lange warten.« In diesem Augenblick tat sich etwas an der dem Meer zugewandten Seite des Anwesens, und sie rissen beide ihre Ferngläser hoch. Ein Mann im Hemd und Hose, aber ohne Schuhe, trat auf den Steg und schlenderte ihn in aller Seelenruhe entlang. »Das ist Cipriani«, sagte Aldo. »Was hat er vor?« »Er benimmt sich wie in der Sommerfrische.« Ungefähr in der Mitte des Steges blieb Cipriani stehen und begann sich zu entkleiden, bis er nur noch eine Badehose oder einen Slip trug. Sein sonnengebräunter Körper war muskulös und offensichtlich durchtrainiert. »Sieht aus, als wollte er eine Runde schwimmen«, sagte der Capitano ungläubig. »Die Sonne scheint zwar, aber das Meer dürfte noch nicht sonderlich warm sein.« »Das hält ihn offenbar nicht ab.« Mit einem Kopfsprung tauchte Cipriani ins Meer und begann mit kräftigen, gleichmäßigen Zügen in ihre Richtung zu schwimmen. Er schien sich im Wasser wohlzufühlen, so als sei es sein zweites Zuhause. »Das gefällt mir nicht«, sagte Aldo. »Er kommt uns viel zu nahe. Wenn er so weitermacht, könnte er unsere Leute bemerken.« »Vielleicht hat er das längst«, meinte Vettori, der unablässig durchs Fernglas sah. »Wie darf ich das verstehen? Kann doch sein, dass er irgendwie Verdacht geschöpft hat und jetzt den harmlosen Schwimmer mimt, um sich zu vergewissern.« »Vielleicht ist es so. Vielleicht will er sich aber auch wirklich nur ein wenig abkühlen und bewegen. Wie auch immer, wir dürfen kein Risiko eingehen. Er darf nicht ins Haus zurückkehren. Wie wollen Sie das verhindern, Kommissario? Indem ich ihm Gesellschaft leiste, sagte Aldo, legte das Fernglas zur Seite und begann sich auszuziehen. Das ist verrückt, entfuhr es dem Carabiniere. Es ist ja auch eine verrückte Situation. Aldo legte den Gurt mit dem Holster und seiner Waffe ab. Keine Angst, ich bin ein sehr guter Schwimmer. Mag sein, aber das kann man von Cipriani auch sagen. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Okay, und wenn die Sache trotzdem schief geht? Dann stürmen Sie mit Ihren Männern die Villa. Im Übrigen ehrt mich Ihr Vertrauen ungemein, Capitano. Vettori schien noch etwas sagen zu wollen, doch dann überlegte er es sich anders und zuckte mit den Schultern. Nur noch mit dem Slip bekleidet und barfuß lief Aldo zum Meer, vorbei an den in Deckung liegenden Carabinieri, die ihm erstaunt nachblickten. Er achtete nicht weiter auf sie, sondern konzentrierte sich darauf, die natürliche Deckung von Felsen und Buschwerk auszunutzen, so dass der ungefähr 150 Meter vom Ufer entfernt schwimmende Cipriani ihn nicht sehen konnte. Endlich hatte er das Meer erreicht und tauchte ins Wasser ein. Es war kälter, als er vermutet hatte, und er musste sich zusammenreißen, um nicht vor Überraschung laut zu keuchen. Aber als er ein paar Meter geschwommen war, fand er es schon nicht mehr ganz so schlimm. Er hielt nicht direkt auf Cipriani zu, sondern hatte als Ziel einen Punkt hinter dem anderen gewählt. Das verringerte die Gefahr, vorzeitig entdeckt zu werden. Während er mit ruhigen Zügen das Wasser durchpflügte, fragte er sich auf einmal, ob er den Verstand verloren hatte. Was er hier trieb, stand in keinem Lehrbuch und wurde einem auch in keinem Geiselbefreiungskurs beigebracht. Er hatte rein instinktiv gehandelt, aber was sonst blieb ihm übrig? Irgendetwas hatte er tun müssen. Falls es ihm gelang, Cipriani zu überwältigen, hatten sie es nur noch mit einem Geiselnehmer zu tun. Vorausgesetzt, Cipriani und Ferroni waren tatsächlich die einzigen, die Signora Vigezzi bewachten. Hätte er nicht gewusst, dass vor ihm ein gefährlicher Verbrecher schwamm und dass in der nahen Villa eine Frau gegen ihren Willen festgehalten wurde, er wäre sich wie im Urlaub vorgekommen. Vor seinem geistigen Auge tauchte ein Bild auf. Ein malerischer Strand, unbelebt bis auf zwei Menschen, Alessandra und er. Schnell schob er das Bild, das vielleicht immer eine Wunschvorstellung bleiben würde, beiseite. Sein Hass auf den Mann vor ihm im Wasser wuchs mit jedem Schwimmzug, und er hatte Mühe, ihn zu unterdrücken. Auf keinen Fall durfte er sich jetzt von seinen Gefühlen überwältigen lassen. Nein, wenn er Erfolg haben wollte, musste er ruhig bleiben und überlegt handeln. Noch ungefähr 50 Meter. 40. 30. Jetzt änderte er die Richtung und hielt auf Cipriani zu. Solange der sich nicht umdrehte, konnte er Aldo kaum entdecken. Noch 20 Meter. Und dann geschah es. Cipriani vollführte eine geschickte Kehre, so als wollte er zurückschwimmen. Aldo holte tief Luft und tauchte unter. Er konnte nur hoffen, dass er schnell genug reagiert hatte, um nicht entdeckt zu werden. Unter Wasser behielt er seine ursprüngliche Richtung bei und blickte suchend nach oben. Warum sah er keinen Schatten näher kommen? War das Wasser nicht klar genug? Er musste dem anderen doch zwangsläufig begegnen. Seine Lungen brannten schon, als er sich entschloss, aufzutauchen. Er hielt es nicht länger aus. Sobald er die Wasseroberfläche durchbrochen hatte, schnappte er nach Luft und wollte sich nach Cipriani umsehen. Da schlug etwas hart gegen seinen Hinterkopf. Ein schmerzhaftes Ziehen durchlief seinen Kopf von hinten nach vorn. Instinktiv erfasste er, dass Cipriani ihn aufgelauert hatte. Rasch tauchte er wieder unter, und jetzt sah er den anderen, der ihm folgte. Lag es an der Lichtbrechung unter Wasser, oder war Ciprianis Gesicht wirklich zu einer wütenden Fratze verzerrt? Der Mann sah aus, als sei er wild entschlossen, alles daran zu setzen, dass Aldo das Ufer nie wieder erreichte, jedenfalls nicht lebend. Aldo überwand den Schock darüber, dass er vom Jäger zum Gejagten geworden war. Er weigerte sich, Ciprianis Beute zu sein, und entschloss sich zum Gegenangriff. Unter Wasser schwammen sie aufeinander zu. Aldo stoppte ab, kurz bevor er auf Cipriani traf, und vollführte eine Rolle. Cipriani wurde ebenfalls langsamer und schien sich über Aldos Kunststückchen zu wundern. Aber es war kein Kunststück, sondern Teil seines Plans. Als er nahe genug an Cipriani heran war, streckte er beide Beine und rammte Cipriani die Füße in den Bauch. Der Gegner tauchte nach hinten weg. Aldo konnte nicht erkennen, ob das ein beabsichtigtes Ausweichmanöver war oder eine reflexhafte Reaktion auf den unerwarteten Angriff. Erneut durchstieß Aldo die Wasseroberfläche, um die dringend benötigte Luft in seine brennenden Lungen zu pumpen. Allmählich fragte er sich, ob er sich zu viel vorgenommen hatte, als er beschloss, Cipriani im Wasser abzufangen. Er ging regelmäßig ins Fitnessstudio und war ein paar Jahre jünger als der Neapolitaner, aber der schien nicht schlechter in Form zu sein als er. Vielleicht sogar besser, wie er sich eingestehen musste. Aber für solche Zweifel war es zu spät. Unter ihm kam Cipriani angeschossen, packte ihn bei den Fußgelenken und zog ihn nach unten. Brauchte der verdammte Kerl denn gar keine Luft? Über ihm schloss sich das Meer. Er war wieder vollständig unter Wasser. Cipriani hing mit seinem ganzen Gewicht an ihm und zog ihn weiter in die Tiefe. Aldo strampelte wie ein Wahnsinniger, um sich von seinem Widersacher zu lösen, doch der umklammerte seine Fußgelenke mit eisernem Griff. Aldo fühlte sich wie in einem Albtraum, in den er sich auch noch aus freien Stücken begeben hatte. Von einer Sekunde auf die andere gab er den Widerstand auf und sein Körper erschlaffte. Wie ein Toter ließ er sich immer weiter nach unten ziehen. Cipriani ließ ihn los und schwamm mit schnellen Stößen nach oben. Offenbar war er jetzt derjenige, der dringend Luft brauchte, und Aldo, der sich nur totgestellt hatte, folgte ihm. Er kam dicht bei Cipriani hoch, und sie sahen einander in die Augen. In Ciprianis Blick las Aldo den unbedingten Willen, ihn zu töten. Schnell streckte er die Hände aus, umklammerte Ciprianis Hals und versuchte, seinen Kopf unter Wasser zu drücken. Cipriani vergalt es ihm mit gleicher Münze. Mal war der eine oben bei diesem Wasserringkampf, mal der andere. Vor Aldos Augen begann es zu flimmern und seine Lungen schmerzten immer heftiger, je mehr der Neapolitaner ihm die Luft abdrückte. Er fragte sich, ob es Cipriani ähnlich ging, aber irgendwann wurde auch das belanglos und ihn beherrschte nur noch der Drang zu überleben. Der Wunsch, endlich wieder frei atmen, Luft einsaugen zu können, so viel er wollte. Das Flimmern vor seinen Augen nahm zu. Er konnte nicht mehr klar sehen. Über ihn legte sich ein Schleier, hinter dem alles verschwamm. Versank er im Wasser? Hatte Cipriani ihn besiegt? Fühlte es sich so an, wenn man starb? Luft! Das war sein erster Gedanke. Er konnte atmen, so viel er wollte. Und das genoss er, ohne zu wissen, wo er sich befand oder was geschehen war. Seine Lungen mit Luft zu füllen und durch nichts und niemanden daran gehindert zu werden, war wundervoll. Der Schleier vor seinen Augen verzog sich, und er sah einen blauen Himmel mit ein paar winzigen Wolken, weißen Tupfen, wie von einem Maler zur Krönung seiner Komposition ins Blau gesetzt, um dessen Reinheit hervorzuheben. Frische Luft und blauer Himmel, das musste das Paradies sein. Da nahm er ein paar Baumkronen wahr und Gesichter, ganz nahe über seinem. Eines davon, schmal und mit einer kleinen Narbe über der Nasenwurzel, kam ihm bekannt vor. Wie war doch gleich der Name? »Ach ja, Vettori, Capitano Vettori. Ihr Gehirn arbeitet ja noch«, sagte der Mann mit der kleinen Narbe. »Schön, dass Sie sich an mich erinnern.« Da erst wurde Aldo bewusst, dass er Vettoris Namen laut ausgesprochen hatte. Allmählich kehrte seine Erinnerung zurück. »Was war los?«, fragte er matt. Bei jeder Silbe schmerzte sein Hals, den Cipriani so fest gepackt und zugedrückt hatte. »Was los war?« Der Carabinieri-Offizier rieb seinen Nacken, als könne er selbst nicht begreifen, was sich ereignet hatte. »Sie sind gerade noch mal mit dem Leben davongekommen, mein Freund, aber nur, weil ich zwei meiner Männer ins Wasser geschickt habe, um sie an Land zu holen. Viel hat nicht gefehlt, und sie könnten sich jetzt als Bettvorleger bei Neptun verdingen.« »Und was ist mit Cipriani?« »Der liegt da hinten und freut sich über ein paar hübsche Handschellen.« »Er lebt?« »Wir sind zwar sehr vorsichtig im Umgang mit Gefangenen, aber Toten pflegen wir keine Handschellen anzulegen. Ohne meine Leute wäre allerdings auch er abgesoffen. Sie beide haben einander wirklich nichts geschenkt. Den Kampf hätte ich gern gefilmt. Die Fernsehsender würden sich darum reißen.« Aldo, der rücklings auf dem Boden lag, wollte sich aufsetzen, doch es gelang ihm nur, weil ein Carabiniere ihn stützte. Vorsichtig lehnte er sich mit dem Rücken gegen einen Baumstamm. Seine Glieder schmerzten bei jeder Bewegung. Es war, als protestierten sie und sagten ihm, »Du hast uns für heute genug beansprucht, mehr geht nicht.« »Was ist mit Signora Vigezzi?« »Wir haben bislang weder von ihr etwas gesehen, noch von dem anderen Knaben, diesem Ferroni.« »Glauben Sie, er hat nicht mitbekommen, was hier los war, Capitano?« »Sicher nicht, es sei denn, er hat seinen Komplizen heimlich mit dem Fernglas beobachtet. Trotzdem sollten wir handeln, bevor er anfängt, Cipriani zu vermissen.« »Helfen Sie mir auf«, bat Aldo. »Ich will mit Cipriani sprechen.« »Wir können ihn herholen.« Aldo schüttelte den Kopf. »Es macht sich besser, wenn ich auf eigenen Füßen stehe.« Zwei Carabinieri halfen ihm, und nach ein, zwei Minuten hatte er seinen Körper einigermaßen unter Kontrolle. Sie ging zu Cipriani, der zu Aldos großer Freude nicht weniger mitgenommen aussah, als er sich selbst fühlte. Sein Atem ging laut rasselnd, so als müsse er noch immer verzweifelt nach Luft schnappen. Die Hände mit Handschellen auf den Rücken gefesselt, hockte er unter einer dicht belaubten Steineiche und starrte Aldo feindselig an. »Wieder bei Kräften, Cipriani?« Der Gefangene strafte ihn mit Nichtachtung. Falls es ihn überraschte, dass die Polizei seinen Namen kannte, gab er das nicht zu erkennen. »Wenn du mit uns sprichst, kannst du deine Situation nur verbessern,« fuhr Aldo fort. »Du hast doch einschlägige Erfahrungen gesammelt und solltest wissen, dass es sich positiv aufs Strafmaß auswirkt, wenn man der Polizei hilft. Also sag uns, ob dein Kumpel Ferroni mit der Signora allein ist oder nicht.« Cipriani schwieg weiter. Vettori beugte sich über ihn. »Ist ein harter Brocken, wie?« »Vermutlich möchte er gern lebenslänglich hinter Gitter,« sagte Aldo betont sarkastisch. »Wenn Entführung und versuchter Polizistenmord zusammenkommen, lassen sich die Richter nicht so leicht gnädig stimmen.« »Versuchter Polizistenmord?« fragte der Capitano. »Er und sein Kumpel haben im Zuge der Entführung von Signora Vigezzi eine Kollegin angeschossen.« Aldos Ton wurde schärfer. »Sie liegt noch im Koma.« Cipriani warf den Kopf in den Nacken und sagte, »Ich hoffe, das Miststück krepiert.« Mit einem Satz war Aldo bei ihm und rammte ihm, bevor die Karabiniere ihn zurückhalten konnten, die Faust mitten ins Gesicht. Das Knirschen, als die Zähne in Ciprianis Mund zersplitterten, erfüllte ihn mit Genugtuung. »Kennen Sie die verletzte Kollegin gut?« fragte Vettori. »Ja«, sagte Aldo nur. Blut rann aus dem Mund des Gefangenen, und es klang wie ein dumpfes Gurgeln, als er sagte, »Sie und Ihre Leute haben gesehen, was hier vorgefallen ist, Capitano.« »Natürlich«, erwiderte der Carabiniere. »Wir haben alle gesehen, dass du gestolpert und mit dem Gesicht auf einen Felsbrocken gefallen bist. Lass dir das eine Warnung sein, sonst stolperst du nochmal.« Ein paar Carabinieri lachten leise, Cipriani dagegen hüllte sich wieder in Schweigen. »Er fühlt sich stark«, sagte Aldo, »weil er glaubt, seine mächtigen Freunde hauen ihn da schon wieder raus.« »Mächtige Freunde hat er?« fragte Vettori. Aldo packte die gefesselten Hände des Gefangenen, und Cipriani, der einen weiteren Schlag erwartete, fuhr zusammen. Aber Aldo zog nur etwas von einem seiner Finger und zeigte es dem Capitano. »Ein Ring mit Januskopf«, erklärte er, »das Erkennungszeichen dieser ehrenwerten Herren.« »Wo bleibt er nur, verdammt? Ist er ein verfluchter Fisch oder warum schwimmt er so lange im Meer rum?« Zum x-ten Mal blickte der kleine Mann, den der andere Tonino nannte, auf die protzige Armbanduhr, die viel zu wuchtig war für sein schmales Handgelenk. »Er kann doch nicht ewig da draußen rumplanschen. Was sagst du?« Dabei sah er Gilda Vigezzi an, die still in einem Sessel hockte und sich alle Mühe gab, den nervösen Mann nicht zu provozieren. Im Augenblick allerdings hatte sie den Eindruck, dass ihre reine Anwesenheit Provokation genug für ihn war. Dabei war sie alles andere als freiwillig hier. Sie war von ihm und seinem Komplizen in dieses Haus am Meer verschleppt worden und wäre jetzt viel lieber in Terni gewesen bei ihren Kindern und ihrer Mutter. »Antworte, du Hure!« schrie er sie an und hob die Rechte wie zum Schlag. »Oder bist du stumm?« Sie hatten sie schon oft geschlagen, am Abend, in der Nacht und seit dem Morgen immer wieder. Alles tat ihr weh, und sie hatte das Gefühl, nur noch aus blauen Flecken zu bestehen. Als der Mann jetzt erneut die Hand erhob, war ihr Zusammenzucken nur ein Reflex, ein instinktiver Versuch, sich zu schützen, denn sie wusste, dass sie nichts tun konnte. Ihre Hände waren mit einem festen Band zusammengeschnürt. Sie war den beiden Männern wehrlos ausgeliefert. »Ich weiß nicht, wo Ihr Freund bleibt«, sagte sie leise und bemühte sich, an ihm vorbeizustarren, weil sie befürchtete, schon ein falscher Blick könnte ihn dazu veranlassen, erneut auf sie einzuprügeln. »Ja, was weißt du schon? Bist stumm wie ein Fisch und kannst uns nichts sagen, oder willst du uns nichts sagen? Bis jetzt ist die ganze Sache mit dir eine ziemliche Pleite. Wenn es nach mir ginge, würden wir dir einfach die Kehle durchschneiden und dich zu den anderen Fischen da draußen ins Meer werfen.« Gilda zweifelte keine Sekunde daran, dass es ihm damit ernst war. Abermals hob er die Hand zum Schlag, aber mehr sah sie nicht. Sie hörte ein lautes Splittern, gefolgt von einer Detonation, und ein jäher Blitz blendete sie. Weitere Detonationen folgten, alles um sie her verging in greller Helligkeit und einem Lärm, wie sie sich ihn niemals hätte vorstellen können. »Kommissario Bianchi, der Polizeipräsident bittet Sie, sich in einer Stunde zu einer Besprechung in seinem Büro einzufinden.« Cilia de Luna schien ihre alte Souveränität wiedergefunden zu haben. Jedenfalls klang sie am Telefon arrogant wie eh und je. Claudia hatte fest geschlafen und erkundigte sich unter herzhaftem Gähnen, worum es gehe. »Das hat der Herr Präsident mir nicht mitgeteilt. Er erwartet Sie also in einer Stunde, Kommissario.« Damit beendete die schöne Cilia das Gespräch und mit einer fahrigen Bewegung legte auch Claudia den Hörer auf. In ihrem Schlafzimmer war es taghell und von draußen drang Straßenlärm herein. Sie schloss daraus, dass sie nicht lange geschlafen hatte, und ein Blick auf die Armbanduhr, die sie auf den Nachttisch gelegt hatte, bestätigte das. Es war kurz vor drei. Gerade wollte sie ein Taxi rufen, als ihr Telefon erneut klingelte. Es war Paul, der ihr mitteilte, dass er in einem kleinen Hotel in Trastevere untergekommen sei. »Nicht gerade ein ruhiges Zimmer, aber dafür ein moderater Preis«, sagte er. »Gut, danke, dann weiß ich Bescheid.« »Du bist ziemlich kurz angebunden.« »Ich muss los, Compagnie hat mich zu sich beordert, und bevor du fragst, ich habe keine Ahnung, worum es geht.« »Vielleicht können wir beim Abendessen darüber sprechen«, schlug Paul vor. »Soll ich dich um 8 abholen?« »Lieber um 9, ich muss noch den Bericht über San Vito schreiben.« »Also gut, dann um 9.« Nachdem sie aufgelegt hatte, fragte sie sich, ob sie zu distanziert gewesen war. Auf der Fahrt nach Rom, als Paul auf einem Parkplatz angehalten hatte, war die alte Leidenschaft in ihnen aufgeflammt und sie hatten es beide genossen. Doch im Nachhinein hatte sie das Gefühl, dass das zu schnell gegangen war. Konnte man 2 lange Monate durch ein paar leidenschaftliche Minuten beiseite wischen, zerstörtes Vertrauen durch ein paar Küsse und zärtliche Berührungen wiederherstellen? Sie bezweifelte das und deshalb hatte sie sich vorgenommen, es mit Paul langsam angehen zu lassen. Im Präsidium traf sie auf einen Aldo, der reichlich mitgenommen aussah. So als könnte auch er ein paar Stunden Schlaf und eine Dusche gut vertragen. »Du bist zurück?« stellte sie erstaunt fest. »Habt ihr Signora Vigezzi befreien können?« »Ja, aber ich bin gerade auf dem Weg zur Compagnie, um ihm zu berichten.« Gemeinsam gingen sie zum Büro des Polizeipräsidenten, der Aldo kräftig die Hand schüttelte und ihm zu seinem Erfolg gratulierte. Aldo nickte und lächelte matt. »Erzählen Sie doch kurz, was sich dazu getragen hat.« Aldo berichtete von dem Zweikampf im Wasser, und sowohl Claudia als auch Compagnie lauschten mit wachsender Spannung. »Das war einerseits mutig, aber andererseits auch gewagt. Fast schon leichtsinnig, Aldo«, sagte der Polizeipräsident. »Mir blieb nicht viel Zeit zum Überlegen. Wenn Cipriani uns bei seinem Schwimmausflug entdeckt hätte, wäre die Befreiung der Signora ungleich schwieriger gewesen.« »Wie ging es weiter?« fragte Claudia. »Cipriani hat sich geweigert zu kooperieren. Wir wussten also nicht genau, in welchem Zimmer die Signora festgehalten wurde und ob es außer Ferroni weitere Wachen gab. Aber wir mussten handeln, bevor Ciprianis Fernbleiben Verdacht erregte. Also habe ich den Befehl zum Zugriff gegeben. Bevor die Carabinieri das Haus stürmten, haben sie in alle zugänglichen Räume Irritationsgranaten geschossen.« Claudia stellte sich vor, wie im ganzen Haus solche Granaten explodierten. Sie entfalteten nicht nur eine enorme Blendwirkung, sondern lösten auch mehrere Detonationen kurz hintereinander aus, um etwaige Geiselnehmer so lange abzulenken, bis die betreffenden Räumlichkeiten gestürmt waren. Dabei wurde nicht nur auf die Blend- und Schockwirkung gesetzt, auch der Gleichgewichtssinn im Innenohr wurde überfordert. Natürlich blieben beim Einsatz von Irritationsgranaten auch die Geiseln nicht verschont. Für Signora Vigezzi musste es die Hölle gewesen sein. Aber eine Hölle, die sie durchleben musste, um freizukommen. »Es war eine riskante Sache, aber letztlich hatten wir Glück«, fuhr Aldo fort. »Außer Cipriani war Ferroni tatsächlich der einzige Bewacher, und die Carabinieri konnten ihn überwältigen, bevor er noch recht wusste, wie ihm geschah. Er ist wohl immer noch reichlich mitgenommen, wie auch Signora Vigezzi. Die beiden haben ihr übel mitgespielt, haben sie offenbar permanent misshandelt.« »Warum?« fragte Compagnie. Und Claudia fügte hinzu, »wollten Sie der Signora Informationen entlocken?« »Vermutlich«, antwortete Aldo. »Aber aus Cipriani und Ferroni war bislang nichts herauszubekommen, und Signora Vigezzi ist noch nicht vernehmungsfähig. Die Ärzte im Krankenhaus sagen, wir können sie frühestens morgen sprechen.« »Wir sollten die Entführer rund um die Uhr verhören«, schlug der Polizeipräsident vor, »mit aller Härte.« Aldo nickte, aber sein Mienenspiel drückte Zweifel aus. »Die beiden sind harte Brocken, besonders Cipriani. Ferroni können wir möglicherweise aufweichen. Er verfügt nicht gerade über ein starkes Ego, aber im Augenblick scheint er, wie auch sein Komplize, darauf zu vertrauen, dass jemand seine schützenden Hände über ihn hält.« »Haben Sie eine Ahnung, wer dieser jemand ist?« fragte Compagnie. Aldo griff in die Jackentasche und förderte etwas zutage, das er auf den Tisch legte. Es waren zwei Ringe mit dem Januskopf. Fast auf die Minute genau fuhr Paul bei Claudia vor und lud sie in ein ebenso teures wie gutes Fischrestaurant in Trastevere ein. Dass sie nur Wasser bestellte und trotz aller Nachfragen keinen Wein haben wollte, irritierte ihn kurz, aber er ging nicht weiter darauf ein. Er war ausgesprochen guter Dinge, und Claudia erkundigte sich nach seinem Tag. Paul erzählte von seinem Besuch in der Generalkurie der Jesuiten und davon, wie er Abschied von Jean-Christophe Gavalda genommen hatte. »Auch wenn es nur ein paar Minuten waren, die Zeit allein mit ihm hat mir gut getan. Fast war mir, als würde er zu mir sprechen. Im übertragenen Sinne war es vielleicht auch so. Der Pater General war einer jener Menschen, deren Wirken weit über den eigenen Tod hinausgeht. Sogar der Vatikan scheint das erkannt zu haben«, sagte er und erzählte von der für den übernächsten Tag geplanten Trauerfeier auf dem Petersplatz. Claudia sah ihn über den Rand ihres Wasserglases hinweg an und rang sich ein kurzes Lächeln ab. »Du weißt, dass ich nicht gerade ein Fan des Vatikans bin, aber ich freue mich mit dir darüber, dass Gavalda so große Anerkennung erfährt. Meine letzte Begegnung mit ihm war überaus beeindruckend, und ohne ihn hätten wir uns vielleicht nicht wieder getroffen. Es ist schön, dass du unser Wiedersehen als etwas Positives betrachtest«, sagte Paul mit milder Ironie. »Andernfalls würde ich wohl kaum hier sitzen. Sag mal, Paul, hast du eigentlich so etwas wie Zukunftspläne?« Er lachte. »Willst du mich etwa doch loswerden?« »Aber nein«, erwiderte sie und fiel in sein Lachen ein. »Ich frage mich nur, wovon du zum Beispiel die Rechnung hier bezahlen willst. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass man als Exorzist in Ausbildung, noch dazu als einer, der von der Kirche nicht genehmigt ist, gut verdient.« »Noch reichen meine Ersparnisse, und über kurz oder lang will ich zurück zum Mondsee. Du weißt ja, Gavalda hat mir gestattet, das Waisenhaus weiterhin zu leiten, auch wenn ich kein Mitglied der Gesellschaft Jesu mehr bin.« »Was für Gavalda ebenso spricht wie für dich. Er hat dir großes Vertrauen entgegengebracht.« »Und du?« fragte Paul und war von einer Sekunde auf die andere ernst. »Bringst du mir auch großes Vertrauen entgegen? Du meinst, was uns beide angeht?« Er nickte. »Ehrlich gesagt, bin ich mir darüber noch nicht im Klaren. Immerhin ist es noch nicht viel länger als 24 Stunden her, dass wir uns wieder getroffen haben.« »Ich weiß, was du dich fragst«, brachte er zögernd hervor. »Du glaubst, ich könnte irgendwann wieder verschwinden, einfach so, über Nacht, wie schon einmal für 2 Monate oder länger. Und du weißt nicht, ob du das Risiko eingehen willst.« »Ich denke, ich will es nicht eingehen. Bevor wir uns über eine mögliche gemeinsame Zukunft einig werden können, Paul, musst du erstmal mit dir selbst ins Reine kommen. Dann, und nur dann ist es aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir über uns sprechen.« »Vermutlich hast du recht«, sagte Paul, aber seine gute Laune schien verflogen. Es war offensichtlich, dass Paul sich den Verlauf des Abends anders vorgestellt hatte. Ein paar Sekunden lang wirkte er wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Dann zückte er plötzlich sein Portemonnaie und legte einen kleinen Haufen Geldscheine auf den Tisch. »Was soll das?« fragte Claudia. »Du siehst, ich kann unser Essen bezahlen. Genieß es in Ruhe, Geld fürs Taxi ist auch dabei.« Damit stand er auf und ging. 5. Tag. Am Nachmittag des nächsten Tages erhielten Claudia und Aldo die ärztliche Erlaubnis, mit Gilda Vigezzi zu sprechen, die im Ospedale del Celio an der Via Claudia lag. Als sie durch die langen Krankenhausflure gingen, hatten sie schon einen langen Tag hinter sich, der hauptsächlich aus stundenlangen Verhören bestanden hatte. Erst hatte Aldo sich Cipriani vorgenommen und Claudia den kleinen Ferroni, dann hatten sie gewechselt, aber beide Entführer hatten dicht gehalten, hatten weder über die Organisation, die den Janusring als Kennzeichen verwendete, noch über das Motiv für die Entführung etwas preisgegeben. Einig waren sie sich darüber, dass Ferroni von seinem Charakter her generell leichter zu knacken war. Aber auch die Ratte schien auf Hilfe von außen zu vertrauen, und im Augenblick konnten sie nur darauf hoffen, dass steter Tropfen den Stein hüllte. Oder dass sie von Gilda Vigezzi etwas erfuhren, das sie weiterbrachte. Giuseppe Pignatos Witwe lag in einem Einzelzimmer am Ende eines langen Flurs und wurde rund um die Uhr bewacht. Eine uniformierte Polizistin lehnte neben der Tür zum Krankenzimmer an der Wand und musterte Claudia und Aldo aufmerksam. »Keine Sorge, wir sind Kollegen«, sagte Claudia und zog ihren Dienstausweis. »Gibt es etwas zu berichten?« »Nein, es ist absolut ruhig.« »Keine Besucher?« Die Polizistin verneinte abermals. Als Claudia und Aldo das Krankenzimmer betraten, machte Gilda Vigezzi, deren Bett in der Nähe des Fensters stand, wider Erwarten einen recht gelösten Eindruck. Halb aufgerichtet lag sie im Bett und blätterte in einem Magazin, das sie jedoch gleich sinken ließ. Bei der Begrüßung lächelte sie sogar. »Wie geht es Ihnen, Signora?« fragte Aldo. »Wenn ich keine ruckartigen Bewegungen mache, ganz gut. In meinen Ohren klingelt es wie verrückt, aber man hat mir gesagt, das ginge vorüber. Und hin und wieder wird mir ein wenig schwindelig.« »Das sind Nachwirkungen der Irritationsgranate, die in Ihrer Nähe explodiert ist. Wir mussten die Dinge einsetzen, um Ihren Bewacher daran zu hindern, Dummheiten zu machen.« »Ich werfe Ihnen nichts vor, Signor Rossi, ganz im Gegenteil. Ich bin heilfroh, dass Sie mich da rausgeholt haben. Noch länger in den Händen dieser beiden zu sein, ich glaube, das wäre die Hölle gewesen.« »Waren es nur Ferroni und Cipriani?« fragte Aldo. »Oder hatten Sie auch Kontakt zu anderen Personen?« »Es waren nur zwei, aber die Namen sagen mir nichts. Sie nannten sich Tonino und Riccardo.« Aldo nickte. »Das sind Ihre Vornamen. Vielleicht schildern Sie uns einfach der Reihe nach, wie Sie ins Haus am Strand gekommen sind.« »Gern, aber da gibt es nicht viel zu erzählen. Gestern Abend standen Sie vor meiner Tür. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war, Ihnen zu öffnen. Aber Sie gaben sich als Polizisten aus, die noch ein paar Fragen stellen wollten wegen der Sache... der Sache...« »Mit Ihrem Mann«, half Claudia aus. »Ja, also habe ich die Tür aufgemacht und da fielen Sie auch schon über mich her. Ich hatte gar keine Chance, mich zu wehren. Sie haben mich geschlagen und nach dem Manuskript meines Mannes gefragt.« »Dem Manuskript der Janus-Monographie?« »Richtig. Merkwürdig, dass Sie sich dafür interessiert haben, nicht? Ich habe Ihnen gesagt, dass er mit dem Schreiben noch gar nicht angefangen hatte. Giuseppe steckte noch in der Vorbereitungsphase und war fleißig am Recherchieren. Aber Sie wollten mir nicht glauben und waren nicht davon abzubringen, dass Giuseppe schon einen Teil der Monographie geschrieben und das Manuskript irgendwo versteckt hätte. Ja, und dann ist die Polizei aufgetaucht, woraufhin die beiden mich verschleppt haben.« »Ich habe gesehen, wie Sie gewaltsam vom Penthouse zum Fahrstuhl gebracht worden sind«, sagte Aldo. »Wie ging es weiter?« »Auf der Straße haben Sie mich in den Kofferraum eines Autos gesperrt und dort musste ich eine ganze Weile bleiben. Als der Wagen endlich hielt und der Kofferraum geöffnet wurde, waren wir bereits am Meer, bei diesem Haus, aus dem Sie mich gerettet haben.« »Und dort sind Sie wieder nach dem Manuskript Ihres Mannes gefragt worden?« erkundigte sich Claudia. »Nach dem Manuskript, das es gar nicht gibt?« »Mehr oder weniger ständig. Alle Fragen kreisten um das Manuskript und Giuseppes Forschungsarbeit über den alten Gott Janus. Als ich immer nur wiederholt habe, dass kein Manuskript existiert, haben sie mich nach Leuten gefragt, mit denen Giuseppe über sein Janusbuch gesprochen hat.« »Und was haben Sie da geantwortet?« fragte Aldo. »Ich habe gesagt, ich wüsste das nicht so genau. Als sie mich immer weiter schlugen, habe ich schließlich gesagt, am meisten hätte er mit seiner Kollegin vom Forum Romanum, Arietta Calvi, über das Thema gesprochen. Ihren Namen, dachte ich, kann ich nennen, denn ihr können sie nichts mehr antun.« »Das war sehr klug von Ihnen, Signora Vigezzi«, lobte Claudia. »Hat man Sie danach in Ruhe gelassen?« Die Frau im Krankenbett schüttelte den Kopf und die Erinnerung an das Erlebte spiegelte sich deutlich auf ihrem Gesicht wider. »Sie haben mir immer wieder dieselben Fragen gestellt und mich unaufhörlich geschlagen. Ich glaube, es hat Ihnen Spaß gemacht, besonders dem kleinen Tonino.« Ihre Stimmung schien zu kippen. Plötzlich kämpfte sie mit den Tränen. Claudia goss Mineralwasser in ein Glas und reichte es ihr. Gilda Vigezzi trank in kleinen Schlucken und die Pause verschaffte ihr Gelegenheit, sich wieder zu sammeln. »Wir können das Gespräch auch morgen fortsetzen«, sagte Claudia mitfühlend. »Sie wollen sich jetzt vielleicht lieber ausruhen.« Gilda Vigezzi gab ihr das fast leere Glas zurück und schüttelte vorsichtig den Kopf. »Nein, danke, es geht schon wieder. Ich helfe Ihnen gern, so gut ich kann. Ich bin Ihnen sehr dankbar für das, was Sie für mich getan haben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass gestern Abend bei meiner Entführung eine Kollegin von Ihnen angeschossen worden ist. Ich hoffe, es geht ihr inzwischen wieder einigermaßen.« »Leider nicht«, sagte Aldo. »Dann werde ich ihr ein paar Blumen schicken, das wird sie vielleicht aufmuntern.« Aldos Gesicht versteinerte. Kaum. Sie liegt im Koma. Oh, das wusste ich nicht. Das tut mir sehr leid. Wenn ich etwas tun kann... Sie tun etwas, indem Sie unsere Fragen beantworten, sagte Claudia. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen Tonino und Ricardo auf den Hals gehetzt haben könnte? Nein, Sie glauben also, die beiden haben einen Auftraggeber? Steht deshalb eine Wache hier vor der Tür? Meinen Sie, es könnte noch einen weiteren Versuch geben, mich zu entführen? Wir halten es nicht für wahrscheinlich, aber sicher ist sicher. Mit einem Mal war Gilda Vigezzi sehr aufgeregt. Was ist mit meiner Familie? Sind die Kinder auch in Gefahr und meine Mutter? Keine Sorge, die Polizei Interni ist informiert, antwortete Claudia in möglichst beruhigendem Ton. Das Haus ihrer Mutter wird gut bewacht. Was hat es mit Giuseppes Arbeit nur auf sich, dass manche Leute deshalb sogar Verbrechen begehen? Eigentlich hatten wir gehofft, das von Ihnen zu erfahren, Signora. Bis vor wenigen Tagen hatte ich nie den Eindruck, dass seine Arbeit gefährlich sein könnte, lebensgefährlich sogar. Er hat dieses Janus-Projekt sehr wichtig genommen und auch die Zusammenarbeit mit dem Forum Romanum lag ihm sehr am Herzen, nicht zuletzt wegen seines Interesses an Janus. Aber dass es lebenswichtig sein könnte, das war mir nicht klar. »Was genau hat das Forum Romanum mit dem Janus-Projekt Ihres Mannes zu tun?«, fragte Aldo. »Im Detail kann ich Ihnen das nicht beantworten. Giuseppe hat einmal gesagt, durch die Kooperation würde er an wichtige Unterlagen herankommen.« »Er war doch der Direktor der Vatikanischen Museen«, sagte Aldo verwundert. »Ich dachte immer, nirgendwo gibt es eine solche Fülle an alten Dokumenten wie im Vatikan.« »Das mag schon sein, aber kein Archiv ist vollständig, auch nicht die Vatikanischen. Und gerade in Bezug auf Janus gibt es, wenn ich Giuseppe richtig verstanden habe, sehr wichtige Unterlagen, die sich im Besitz des Forum Romanum befinden.« Claudia war ans Fenster getreten, das auf einen begrünten Innenhof hinausging. Aber sie hatte genau zugehört und fragte, »Hat es zwischen Ihrem Mann und Arietta Calvi vielleicht Streit gegeben wegen dieser Dokumente oder ihrer Verwendung?« »Nein.« »Bestimmt nicht?« »Bestimmt nicht. Das hätte Giuseppe mir nicht verschwiegen. Im Gegenteil, er hat sich mit seiner Kollegin sehr gut verstanden. Wie kommen Sie darauf, Signora Bianchi?« Claudia drehte sich um und sah Gilda Vigezzi an. »Ich suche nach einem Grund für das, was Ihr Mann vor 4 Nächten im Forum Romanum getan hat.« Die Witwe schlug die Hände vor ihr Gesicht und sagte mit erstickter Stimme, »Es war nicht seine Schuld.« »Aber Sie waren doch auch da, wenn ich richtig informiert bin«, erwiderte Claudia. »Haben Sie nicht gesehen, wie er Arietta Calvi und sich selbst in die Tiefe gestürzt hat?« Als Gilda Vigezzi die Hände sinken ließ, standen Tränen in ihren Augen. »Ich habe es gesehen, aber ich kann es mir nicht erklären. 5 Minuten vorher hatte ich noch mit Giuseppe gesprochen. Er war guter Laune und freute sich auf die Veranstaltung. Es war nicht er selbst, der das getan hat.« »Wer war es dann?« Die Frau im Krankenbett bekreuzigte sich. »Es war der Teufel. Der Teufel ist in ihn gefahren und hat ihn dazu getrieben. Giuseppe hätte das nicht getan, niemals, glauben Sie mir.« Claudia und Aldo verabschiedeten sich von Gilda Vigezzi, die offenkundig erschöpft war, und auf dem Weg zum Wagen fragte Aldo, »Was hältst du von der Geschichte mit dem Teufel?« »Man darf so etwas nicht laut sagen, aber es klingt beinahe logisch.« »Der Teufel als Täter? Logisch? Na, schreib das mal in deinen Abschlussbericht, dann wird die Kompanie aber was erzählen.« »Niemand traut Pignato diese Tat zu, und wir haben auch nicht den Hauch eines Motivs.« »Denk an die Typen mit dem Janusring, Claudia. Pignato muss in irgendetwas Großes verstrickt gewesen sein.« »Schon klar, aber auch da fehlt uns noch jeder weiterführende Hinweis, jedenfalls solange Cipriani und Ferroni sich in Schweigen hüllen.« Claudias Handy summte. Es war Cilia de Luna. »Kommissario Bianchi, der Polizeipräsident will Sie und Aldo so schnell wie möglich sehen.« »Was ist jetzt schon wieder los?« seufzte Claudia, während sie das Handy in die Jackentasche schob. »Vielleicht haben die großen Schweiger ihr Schweigen gebrochen.« »Optimist.« »Ich werde noch wahnsinnig.« Mit diesen Worten empfing ein sichtlich erregter Cesare Compagni Claudia und Aldo in seinem Büro. »Kaum haben wir mit der Befreiung von Signora Vigezzi etwas Ruhe in die Geschichte gebracht, passiert das.« »Was ist denn passiert?« fragte Claudia, die es noch nicht oft erlebt hatte, dass ihr Vorgesetzter derart die Fassung verlor. »Lesen Sie selbst. Compagni fischte mit einer wütenden Bewegung ein Blatt von seinem Schreibtisch und hielt es ihr hin. »Diese E-Mail ist vor einer halben Stunde eingegangen.« »Die Trauerfeier auf dem Petersplatz wird einen neuen Tod bringen, oder ist Kommissario Bianchi diesmal schneller?« Claudia las sich den kurzen Text mehrmals durch und Aldo blickte ihr über die Schulter. Jetzt verstand sie Compagnis Aufregung. Auch sie fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Verzweifelt suchte sie nach einem Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei dieser Mail um einen bösen Scherz handelte. Aber alles sprach dafür, dass sie genauso ernst genommen werden musste wie die erste Nachricht 4 Tage zuvor. »Vielleicht ein Trittbrettfahrer«, meinte Aldo, der sich nicht so schnell geschlagen geben wollte. »Unwahrscheinlich, wenn nicht so gut wie unmöglich«, schnarrte der Polizeipräsident. »Wir haben über die erste Mail nichts verlauten lassen. Niemand kann davon wissen, dass Claudia schon einmal in so einem Ankündigungsschreiben angesprochen wurde.« Claudia, die noch immer fieberhaft überlegte, korrigierte ihn. »Fast niemand, um genau zu sein. Wenn der Absender hier im Präsidium sitzt, hat er sehr wohl davon wissen können.« Einige Sekunden lang sah Compagni sie mit offenem Mund an. »Das ist doch nicht Ihr Ernst, Claudia!« »Ich versuche nur, alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Wissen wir schon, von wo die E-Mail gesendet worden ist?« »Wieder aus einem Internetcafé, diesmal in Trastevere. Ich habe bereits ein Team hingeschickt, aber ich habe wenig Hoffnung, dass wir dort auf Spuren stoßen.« Ein absurder Gedanke schoss Claudia durch den Kopf. Paul wohnte in einem Hotel in Trastevere, und sie hatte ihm von der ersten E-Mail erzählt. Aber was für einen Grund sollte er haben, sich als Trittbrettfahrer aufzuführen und die Polizei zu narren? Oder narrte er sie gar nicht, und die erste E-Mail stammte auch schon von ihm? So ein Unsinn. Sie musste in vernünftigen Bahnen denken. Die erste Nachricht war in einem Internetcafé am Corso Vittorio Emanuele geschrieben worden, mitten in Rom, und Paul war zu diesem Zeitpunkt noch in San Vito gewesen. Außerdem hatte er gar kein Motiv. »Was haben Sie, Claudia?« erkundigte sich Compagni. »Sie sehen so nachdenklich aus.« »Ist das ein Wunder? Diese ganze Geschichte, diese seltsamen E-Mails, Pignatos Wahnsinnstat im Forum Romanum, die Entführung von Signora Vigezzi ist schon vertrackt genug, und dann scheine ich darin auch noch auf eine Weise involviert zu sein, die mir selbst absolut rätselhaft ist.« Sie hatte beschlossen, von ihrem absurden Verdacht gegen Paul nichts verlauten zu lassen. Es war absolut unhaltbar, und sie wäre sich, trotz allem, was zwischen Paul und ihr stand, wie eine Verräterin vorgekommen. »Vielleicht ist es nur ein Ablenkungsmanöver, das du in den Mails erwähnt wirst«, sagte Aldo. »Warum hat dann jemand versucht, mich zu entführen? Und warum sollte der Absender der E-Mails einerseits versuchen, uns abzulenken, wenn er uns andererseits durch diese E-Mails erst auf das Bevorstehende aufmerksam macht?« »Diese Spekulationen bringen uns nicht weiter«, sagte Compagni resigniert. »Das Bevorstehende ist das richtige Stichwort, Claudia. Die Trauerfeier auf dem Petersplatz soll morgen Vormittag um 10 beginnen. Bis dahin haben wir nicht mehr viel Zeit. Sie beide sollten sofort zum Vatikan fahren und mit dem Sicherheitschef sprechen. Vielleicht können Sie ihn erweichen. Mir ist es nicht gelungen.« »Erweichen? Wozu?« fragte Claudia. »Darauf hinzuwirken, dass die Veranstaltung abgeblasen wird. Wenn er schwere Sicherheitsbedenken geltend macht, wird man auf ihn hören.« »Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie bereits mit Tarabella gesprochen haben.« »Vor einer Viertelstunde. Es war ein sehr kurzes und sehr unerfreuliches Telefonat, in dessen Verlauf er mir klargemacht hat, dass er gar nicht daran denkt, die Veranstaltung wegen einer dubiosen Drohung abzusagen. Und er hat mich darüber belehrt, dass die Sache nicht in meinen Kompetenzbereich fällt, sondern in seinen.« »Typisch Tarabella«, knurrte Aldo. »Da ist er sehr empfindlich. Ich glaube kaum, dass wir ihn umstimmen können.« »Sie müssen es versuchen. Ich habe Sie beide schon bei ihm angemeldet.« Der Polizeipräsident blickte Claudia und Aldo ratlos an. »Was bleibt uns sonst übrig?« Olindo Tarabella empfing sie in seinem Büro nahe der Porta Sant'Anna und gab sich unerwartet freundlich, beinahe gut gelaunt. Er bot ihnen Kaffee und Kuchen an, doch sie beide lehnten dankend ab. Aldo schien dasselbe zu denken wie Claudia. »Traue keinem Griechen, wenn er Geschenke bringt.« Der Sicherheitschef des Vatikans sah sich die beiden E-Mails, die sie ihm ausgedruckt mitgebracht hatten, an und schmunzelte dann. »Da scheinen Sie einen etwas sonderbaren Verehrer zu haben, Kommissario Bianchi. Kennen Sie die Geschichte von dem Feuerwehrmann, der selbst Brände legt, um sie dann löschen zu können? Mindestens einmal im Jahr kann man von einem solchen Fall in der Zeitung lesen. So ähnlich kommt mir die Sache hier auch vor. Da hat es jemand aus irgendeinem obskuren Grund auf sie abgesehen, also lockt er sie zu irgendwelchen Massenveranstaltungen, wo er sie beobachten und sich dabei ins Fäustchen lachen kann. »Das allein ist es wohl kaum«, erwiderte Claudia, die sich alle Mühe gab, ruhig zu bleiben, obwohl Tarabella sie mit seiner ignoranten Art gehörig auf die Palme brachte. »Denken Sie nur an das, was im Forum Romanum geschehen ist.« Tarabella nahm die Blätter noch einmal kurz zur Hand, betrachtete sie abschätzig und legte sie wieder vor sich auf den Tisch. »Wissen Sie, was ich glaube? Wer immer auch für diesen Schwachsinn verantwortlich sein mag, er war vom Tod Pignatos und Calvis am meisten überrascht. Es war purer Zufall, dass tatsächlich etwas passiert ist, dass eine Ankündigung zu bestätigen schien, und jetzt macht er sich einen Spaß daraus, die Polizei erneut zum Narren zu halten.« Claudia erzählte ihm von all den anderen Vorkommnissen, ihrer Fastentführung, dem Überfall auf sie in San Vito und der Entführung von Gilda Vigezzi. »Ich bestreite ja gar nicht, dass Pignato in irgendetwas verwickelt gewesen ist, sonst wäre wohl auch sein Büro hier im Vatikan nicht durchwühlt worden, und die Entführung seiner Frau zeigt, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die E-Mails und ihr Verfasser eine ganz andere Geschichte sind. Wer ein Verbrechen begehen will, ist doch nicht so dumm und kündigt es vorher an. Außerdem ist Pignato nicht ermordet worden. Er ist nicht das Opfer, sondern der Täter, das sollten Sie nicht vergessen. Nur er konnte wissen, was im Forum Romanum geschehen würde, falls es keine spontane Tat war, die, wie gesagt, nur zufällig das bestätigt hat, was in der ersten E-Mail stand. Wenn er es aber tatsächlich geplant hatte, dann hat er die zweite E-Mail wohl kaum geschrieben. Oder gibt es inzwischen auch im Jenseits einen Internetzugang?« Claudia und Aldo wechselten einen raschen Blick und waren sich einig. Tarabella nahm sie auch nicht ansatzweise ernst. Aber Claudia zwang sich, ruhig zu bleiben. Immerhin hatten sie Compagni versprochen, alles Menschenmögliche zu tun, um den Sicherheitschef umzustimmen. »Natürlich haben wir all diese Überlegungen auch schon angestellt, Herr Generalinspektor, aber im Gegensatz zu Ihnen nehmen wir diese E-Mails sehr ernst. Die von heute ist unserer Meinung nach ein Hinweis auf eine konkrete Bedrohung, auf etwas Gefährliches, das sich morgen ereignen wird.« »Aber Ihre Meinung ist nicht meine Meinung, und ich kann doch nicht aufgrund einer fremden Meinung, die ich nicht teile, den Papst ersuchen, die Feier morgen abzusagen. Was glauben Sie, was für ein logistischer Aufwand erforderlich war, um das Ganze innerhalb so kurzer Zeit aus dem Boden zu stampfen? Jesuiten aus aller Herren Länder haben kurzfristig teure Flugtickets und Hotels gebucht, um morgen auf dem Petersplatz ihres verstorbenen Generaloberen zu gedenken. Die wären sicher wenig erfreut, wenn sie nach beschwerlicher Anreise morgen früh auf dem Petersplatz nichts als ein Schild vorfänden, auf dem steht, wegen einer obskuren E-Mail geschlossen.« »Was ist, wenn es tatsächlich um ihn geht? Um den Papst?« »Vorausgesetzt natürlich, die E-Mail von heute ist kein dummer Scherz.« »Sie meinen, Kommissario Bianchi, morgen soll ein Attentat auf den Papst verübt werden?« »Nehmen wir das mal als Hypothese.« »Eine etwas weit hergeholte Hypothese.« »Nicht unbedingt. Denken Sie an die Sache im Forum Romanum, Signor Tarabella. Signor Pignato und Signora Calvi sind vor den Augen der Öffentlichkeit, vor laufenden Kameras in die Tiefe gestürzt. Und wer wird bei der morgigen Trauerfeier auf dem Petersplatz im Mittelpunkt stehen?« »Seine Heiligkeit«, antwortete der Sicherheitschef. »Selbst wenn Sie recht haben sollten, was ich weiterhin bezweifle, ändert das nichts. Unser Sicherheitskonzept steht. Wie Sie wohl wissen, verfügt der Vatikan seit kurzem über eine hochmodern ausgerüstete Antiterroreinheit, die Unità Antisabotaggio, die unter meinem Kommando steht. Mit ihr verbunden ist eine schnelle Eingreiftruppe, die morgen bereitstehen wird, um bei einer eventuellen Gefahr jederzeit handeln zu können. Und ich selbst werde morgen an der Seite des Papstes stehen. Aber um Sie zu beruhigen und damit Sie mich nicht für unkooperativ halten, mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Sie beide stehen morgen mit auf der Tribüne, ganz dicht bei seiner Heiligkeit, haben ihre Waffen dabei und können eingreifen, so wie sie etwas Verdächtiges bemerken. Einverstanden?« »Einverstanden«, sagte Claudia wenig begeistert. Auf dem Weg zu ihrem Dienstwagen, den sie in der Nähe der Porta Sant'Anna geparkt hatten, sagte Aldo, »Ich finde deine Theorie, dass der Papst das Ziel eines Attentates sein könnte, nicht abwegig. Die Ankündigung, das große Interesse der Öffentlichkeit und der Medien, alles scheint ähnlich abzulaufen wie vor 4 Tagen. In diesem Fall wünsche ich mir mal, dass ich nicht recht behalte, wenn dem Papst etwas zustößt, nicht auszudenken, was dann los ist.« »Dann würde Tarabella einiges zu erklären haben. Immerhin fällt die Trauerfeier in seinen Zuständigkeitsbereich, wie er es ausdrücken würde.« Wir würden auch etwas von der Schelte abbekommen. Es war ein sehr geschickter Schachzug von Tarabella, uns dazu zu bitten. Wenn doch etwas passiert, kann er einen Teil der Verantwortung abwälzen und sagen, seht her, die römische Polizei war vor Ort und konnte es auch nicht verhindern. Er mag bis in die Schuhspitzen arrogant sein, aber wir dürfen ihn nicht für dämlich halten. Verdammt, so habe ich's noch gar nicht gesehen. Aldo stutzte, wohl weil ihm bewusst geworden war, dass er im Vatikan einen lauten Fluch ausgestoßen hatte. Nach einem kurzen zweifelnden Blick hinauf zur Kuppel des Petersdoms fuhr er fort. Lass uns noch einmal umkehren und Tarabella sagen, dass wir auf sein Angebot verzichten. Und mit welcher Begründung? Mit der, dass wir zwei allein nichts ausrichten können. Claudia schüttelte den Kopf. Dazu ist es zu spät. Dann wird er, falls morgen etwas passiert, sagen, er hätte die römische Polizei aufgefordert, mit ihm gemeinsam für die Sicherheit gerade zu stehen, und wir hätten das abgelehnt. Sieh es ein, Aldo. Wir sitzen in der Zwickmühle. Uns bleibt nur eins. Was immer unser unbekannter Gegner für morgen plant, wir müssen es verhindern. Sechster Tag. Der Petersplatz war ein Meer aus Menschen, zusammengehalten vom Petersdom, den Kolonnaden und den bewachten Absperrgittern. Nicht nur viele Jesuiten waren gekommen, da war Claudia sicher, sondern auch andere Gläubige und etliche Touristen, die sich um Eintrittskarten bemüht hatten, um ihren Besuch in Rom mit einem unmittelbaren Blick auf den Papst zu krönen. Aus Lautsprechern erklangen feierliche Chorgesänge, die nicht recht zur Geräuschkulisse der wartenden Menge passen wollten. Da wurde getuschelt, gerufen und für Fotos posiert, als handele es sich hier nicht um eine Trauerfeier, sondern um ein Gartenfest. Claudia, die neben Aldo auf dem erhöhten Podium vor dem Petersdom stand, sah auf die Uhr. 9:50. Gleich würde die Veranstaltung beginnen. Ihre Nervosität wuchs ins Unerträgliche. Aldo wirkte ruhiger, aber das lag vielleicht nur daran, dass er so erschöpft war. Er sah aus, als hätte er kaum geschlafen, und so war es wohl auch. Claudia nahm an, dass er am Vorabend nach Dienstschluss noch einige Stunden an Alessandras Krankenbett gesessen hatte. Dafür bewunderte sie ihn ebenso sehr, wie sie ihn wegen des Unglücks, das Alessandra widerfahren war, bemitleidete. Zum 100. Mal ließ sie ihren Blick über die Menge gleiten und fragte sich, wie man zwischen all den 1000 Menschen einen potenziellen Attentäter erkennen sollte. Natürlich wurde an den schmalen Durchgängen, die zwischen den Absperrungen geblieben waren, jeder Besucher von Schweizer Gardisten und Gendarmen kontrolliert, aber besonders viel Zeit konnten sie sich für den Einzelnen nicht nehmen. Claudia hielt es für durchaus machbar, eine Waffe einzuschmuggeln. Am Anfang der Zeremonie sollte der Papst zwischen den Menschen, die in streng voneinander abgegrenzte Blöcke eingeteilt waren, hindurchgefahren werden. Wegen des guten Wetters auch noch in einem offenen Wagen, was Claudia für mehr als leichtsinnig hielt. Wer günstig zum Fahrweg des Papamobils stand, konnte aus unmittelbarer Nähe einen Schuss auf den Heiligen Vater abgeben oder sogar mit einem Messer zustoßen. Immer vorausgesetzt, der Papst war das auserkorene Opfer. Dem Text der E-Mail zufolge kam jeder in Betracht, der sich an diesem Vormittag auf dem Petersplatz aufhielt. Aber man konnte unmöglich jeden bewachen. Und Claudia hielt es für wahrscheinlich, dass der Papst derjenige war, der heute sterben sollte. »Wer sonst?« »Wie?« fragte Aldo. »Ach, nichts«, seufzte Claudia. »Ich habe nur laut gedacht.« »Daran, wer noch als mögliches Opfer in Frage kommt?« »Ja.« Aldo warf ihr einen seltsamen, in erster Linie besorgten Blick zu. »Du hast deine kugelsichere Weste doch an, Claudia.« »Natürlich, du doch auch.« Compagni hat schließlich darauf Sie unterbrach sich, weil ihr jetzt erst die volle Bedeutung von Aldos Frage aufging. »Willst du etwa andeuten, der Attentäter könnte es auf mich abgesehen haben?« Er nickte grimmig. »Ich hätte eher drauf kommen sollen. Du wirst in beiden E-Mails namentlich erwähnt. Das ist doch wie eine persönliche Einladung an dich.« »Eine Einladung zu meiner Ermordung? Warum nicht?« »Weil im Forum Romanum niemand versucht hat, mir etwas zu tun.« »Aber kurz darauf haben sie versucht, dich zu entführen. Vielleicht ist im Forum Romanum nur etwas schiefgelaufen.« »Du fantasierst.« »Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Vielleicht solltest du hier lieber nicht dabei sein.« »Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht kneifen, aber trotzdem vielen Dank, Aldo.« »Ist die Welt nicht klein?« entfuhr es Aldo. »Schau mal, wer da vorn sitzt, da links auf den Bänken.« Auf dem Podium standen links und rechts von dem großen Baldachin, unter dem der Papst die Trauerfeier zelebrieren sollte, weiße Bänke für besondere Gäste, die nicht nur den Vorzug genossen, dem Papst nahe sein zu dürfen, sondern auch den sitzen zu können. Hier hatten sich viele hohe kirchliche Würdenträger niedergelassen, und zwischen all dem Schwarz ihrer Anzüge und Gewänder glänzte im Sonnenlicht das Purpur der Kardinäle. Aber auch prominente Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft waren hier versammelt, unter ihnen auch Cesare Compagni samt Gemahlin, die im Block rechts von ihnen Platz genommen hatten. Im linken Block ganz vorn saßen hochrangige Jesuiten, darunter auch Pater Ackermann und neben ihm Paul Cadrel. Ihn hatte Aldo gemeint, und jetzt fügte er hinzu, »Für einen, der aus dem Orden ausgetreten ist, pflegt Cadrel aber einen erstaunlich engen Kontakt zu den Jesuiten.« »In der Tat«, sagte Claudia nachdenklich, »ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.« In diesem Augenblick bemerkte Paul sie und nickte ihr zögernd zu. Sie tat, als hätte sie es nicht gesehen, und wandte sich wieder Aldo zu. Gleich darauf bereute sie ihr kindisches Benehmen, aber da war es zu spät. »Also wenn du wirklich recht hast, Claudia, dann ist es vielleicht einer von denen.« »Jetzt kann ich dir gerade nicht folgen. Du meinst doch, der Papst sei derjenige, von dessen Tod in der E-Mail die Rede ist. Allerdings, wenn es so ist, halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass der Attentäter sich dort unten beim gemeinen Volk aufhält. Der Papst fährt nur kurz da unten durch. Die weitaus meiste Zeit wird er sich hier oben aufhalten. Und wer ist ihm da nahe?« »Die hochrangigen Gäste«, sagte Claudia. »Schon klar, aber glaubst du wirklich, ein Kardinal, ein Topmanager oder vielleicht der Bürgermeister davon plant, den Papst zu ermorden?« »Gegenfrage. Hättest du es für möglich gehalten, dass der Direktor der Vatikanischen Museen sich vor den Augen der Öffentlichkeit in den Tod stürzt und bei der Gelegenheit seine Kollegin vom Forum Romanum mitnimmt?« »Du hast mich überzeugt, aber ändern können wir nichts mehr. Tarabella würde uns nur auslachen, wenn wir ihm mit dieser Theorie kämen. Also können wir nichts tun, als die Augen offen halten.« »Für alles andere ist es eh zu spät«, sagte Aldo und zeigte hinaus auf den Platz. »Da kommt der Papst.« Der feierliche Chorgesang verstummte und schnellere, lebhaftere Musik klang aus den Lautsprechern, während das weiße Papamobil langsam die zwischen den großen Menschengruppen freigehaltenen Wege entlang rollte. Hochrufe wurden laut und unzählige Kameras und Handys wurden über die Köpfe gereckt, um diesen besonderen Augenblick festzuhalten. Auch Schilder und Transparente erschienen über der Menge. Eine kleine Stadt in Bayern grüßte den Papst, ein christliches Internat in der Toskana, ein Priesterseminar in Rom, eine Jesuitenmission im Kongo und ein Nonnenkonvent in Idaho. »Viva il Papa!« skandierte die Menge wieder und wieder, lauter und lauter, und wer immer für die musikalische Untermalung verantwortlich war, drehte, um mit seinem Programm nicht unterzugehen, die Marschmusik, die den Auftritt des Heiligen Vaters begleitete, voll auf. Für Claudia klang das alles weder heilig noch christlich oder feierlich. Sie fühlte sich wie auf einem Rummelplatz. Der Papst in seinem weißen Gewand stand stoisch in dem offenen weißen Wagen und grüßte zurückhaltend freundlich in alle Richtungen, während das Papamobil allmählich näher kam. Ein Mann im dunklen Anzug lenkte den Fiat mit dem päpstlichen Autokennzeichen SCV1, wobei das SCV für Stato della Città del Vaticano stand, Staat der Vatikanstadt. Ein zweiter Mann im dunklen Anzug saß auf dem Beifahrersitz und sechs weitere flankierten den Wagen als Fußgänger, die Leibwächter seiner Heiligkeit. Der Mann auf dem Beifahrersitz war Olindo Tarabella. Viele Schritte brauchte der Papst nicht zu gehen. Über eine Rampe gelangte sein Wagen bis kurz hinter den Baldachin, der ihn vor der Sonne am leicht bewölkten Himmel schützen sollte. Die Leibwächter blieben in seiner Nähe, besonders Tarabella, der auch unter dem Baldachin nur wenige Schritte hinter ihm stand. Er wurde wirklich sehr gut bewacht, und als sie das sah, konnte Claudia sich ein wenig entspannen. Ihr Blick wanderte über die Reihen der Ehrengäste und blieb wie ferngesteuert bei Paul hängen. Er bemerkte es, schien fast darauf gewartet zu haben, und doch reagierte er diesmal nicht, zeigte keine Reaktion. Sie verbannte alle Gedanken an private Dinge aus ihrem Kopf und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen unter dem Baldachin, wo ein Geistlicher gerade eine Ansprache hielt, in der er den Heiligen Vater begrüßte und sozusagen der Menge vorstellte. Eine absurde Idee, fand Claudia. Niemandem hier auf dem Petersplatz musste der weißhaarige Mann in dem weißen Gewand vorgestellt werden. Endlich ergriff der Papst selbst das Wort, und der letzte Rest an Unruhe unter den Zuschauern legte sich. Auch die Musik war glücklicherweise abgestellt worden, so dass die hohe, klare Stimme seiner Heiligkeit über den ganzen Platz hallen konnte. Er sprach über Jean-Christophe Gavalda und die Lücke, die sein Tod in seine Familie, die Gesellschaft Jesu und die gesamte Christenheit gerissen hatte. Auch wenn sie keine Freundin des Vatikans und seiner Ideen war, musste Claudia zugeben, dass der Papst über eine ungewöhnliche Ausstrahlung verfügte, die sie sofort in den Bann schlug. So wie ihr schien es allen hier zu gehen, oder zumindest fast allen. Sie durfte nicht vergessen, dass sie nach einem mutmaßlichen Mörder Ausschau hielt. Unvermittelt, fast ruckartig, bewegte sich Olindo Tarabella, der bis dahin still hinter dem Heiligen Vater gestanden hatte, und das erregte Claudias Aufmerksamkeit. Der Sicherheitschef griff unter sein dunkles Sakko und zog seine Waffe, eine Glock-Automatik. Instinktiv riss auch Claudia ihre Beretta aus dem Holster und machte sich schussbereit. Aber worauf sollte sie schießen? Was hatte Tarabella gesehen, das ihr entgangen war? Angesichts der Waffen schrie die Menge auf. Aus den Augenwinkeln nahm Claudia wahr, dass auch Aldo nach seiner Dienstpistole griff. Aber noch immer hatte sie kein Ziel ausgemacht. Sie beobachtete Tarabella, um herauszufinden, auf wen er anlegen wollte. Einen Augenblick lang stand der Sicherheitschef steif und starr unter dem Baldachin, und sein Blick kreuzte sich mit dem des erschrockenen Papstes. Dann fuhr Tarabellas Rechte mit der Automatik herum und erzielte. Auf den Papst. Claudia überlegte nicht lange, sie handelte einfach und zog den Abzug ihrer Beretta durch, einmal, zweimal, dreimal. Alle drei Kugeln gingen ins Ziel und verhinderten, dass der Sicherheitschef abdrücken und den Mann töten konnte, den er seinem Amtseid zufolge eigentlich mit seinem Leben zu beschützen hatte. Tarabella taumelte ein paar Schritte zur Seite, während ein paar der anderen Leibwächter sich auf den Papst warfen und ihn zu Boden drückten, wo sie einen lebendigen Schutzwall über ihm bildeten. Die Glockautomatik fiel dem Sicherheitschef aus der Hand, und Claudia meinte, trotz des allgemeinen Lärms das Klirren des Aufpralls zu hören. Vielleicht bildete sie sich das nur ein, vielleicht lag es aber auch daran, dass ihre sämtlichen Sinne, in diesem Augenblick höchster Gefahr, extrem geschärft waren. Nach wie vor hielt sie die Waffe mit beiden Händen auf Tarabella gerichtet, bereit, jederzeit erneut abzudrücken. Aber der verwundete Generalinspektor sackte zu Boden und wäre dort wohl auch dann liegen geblieben, wenn sich nicht ein paar seiner Gendarmen auf ihn gestürzt hätten, um ihn an jeder weiteren Aktion zu hindern. »Gut gemacht, Claudia!« Es war wie eine Stimme, die sie nicht mit den Ohren hörte, eine Stimme direkt in ihrem Kopf. »Diese Runde geht an dich?« Draußen auf dem Petersplatz herrschte 30 Minuten nach dem gescheiterten Attentat noch immer helle Aufregung. Die Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, die Menge im Zaum zu halten und dafür zu sorgen, dass beim Räumen des Platzes keine Massenpanik ausbrach. Unaufhörlich forderten Lautsprecherdurchsagen in allen möglichen Sprachen die Menschen auf, ruhig zu bleiben und den Anweisungen des Sicherheitspersonals zu folgen. Claudia und Aldo waren von ein paar Gendarmen in ein Büro nahe der Porta Sant'Anna gebracht worden, wo sich nach einigen Minuten des Wartens Vizeinspektor Bruno Roata, Tarabellas Stellvertreter, zu ihnen gesellte, ein kleiner blonder Mann, der überaus nervös wirkte, aber daran mochten die außergewöhnlichen Umstände schuld sein. »Es ist eine verrückte Situation«, sagte er, »aber ich muss Ihnen dafür danken, dass Sie auf meinen Vorgesetzten geschossen haben, nicht auszudenken, was sonst passiert wäre.« »Der Papst wäre jetzt tot«, sagte Aldo schlicht. »Ja, wohl wahr«, seufzte Roata. »Olindo Tarabella, ein Attentäter, wer hätte das gedacht? Haben Sie das geahnt, Kommissario Bianchi? Niemand hat so schnell reagiert wie Sie.« »Ich habe mit so ziemlich allem gerechnet, aber nicht damit«, sagte Claudia wahrheitsgemäß. »Vielleicht war es pures Glück, dass ich so schnell war. Vielleicht lag es auch daran, dass ich darauf gewartet habe, dass etwas geschah. Ich weiß es wirklich nicht. Aber sagen Sie, wie geht es Tarabella?« »Er ist nicht so schlimm verletzt, wie es zunächst aussah. Diejenige der drei Kugeln, die ihm wirklich hätte gefährlich werden können, ist von der Schutzweste abgefangen worden. Die beiden anderen haben ihn am rechten Arm und in der Schulter getroffen.« »Gut, dahin hatte ich auch gezielt.« »Nicht schlecht unter den gegebenen Umständen, wirklich.« Plötzlich schüttelte er heftig den Kopf. »Nur, dass gerade Tarabella diejenige sein musste.« »Kein Wunder, dass er jeden Versuch, die Veranstaltung abzusagen, abgeschmettert hat«, sagte Aldo. »Mir erscheint das alles nicht logisch«, seufzte Claudia. »Als Sicherheitschef des Vatikans hätte er bestimmt 1000 bessere Möglichkeiten gehabt, den Papst zu töten.« »Das ist richtig«, sagte der Vizeinspektor. »Offenbar war er darauf aus, eine Tat in der Öffentlichkeit zu begehen, quasi vor den Augen der Welt«, meinte Aldo. »Wenn der Sicherheitschef des Vatikans den Heiligen Vater in aller Öffentlichkeit niederschießt, das wäre von enormer Wirkung.« In dem Moment betrat ein weiterer Mann das Büro und sagte, Die Wirkung dessen, was geschehen ist, ist auch so schon enorm. Tarabella dürfte in den heutigen Nachrichtensendungen der meistgezeigte Mann sein, neben seiner Heiligkeit natürlich. Es war Cesare Compagni, der in Begleitung eines Offiziers der Gendarmerie erschienen war und Roata freundschaftlich die Hand reichte. Offenbar kannten die beiden sich gut. »Sie haben Hervorragendes geleistet, Claudia. Ich bin sehr stolz auf Sie.« Der uniformierte Offizier räusperte sich und der Vizeinspektor fragte ihn, was los sei. »Der Heilige Vater wünscht Kommissario Bianchi zu sehen.« »Jetzt?« fragte Roata. »Ja, jetzt.« Der Polizeipräsident legte Claudia die Hand auf die Schulter. »Kommen Sie, meine Liebe. Man wird nicht alle Tage von seiner Heiligkeit eingeladen.« Der Offizier räusperte sich erneut und richtete seinen Blick auf Compagni. »Es war nur von Kommissario Bianchi die Rede.« Als Claudia dem Offizier durch die vatikanischen Straßen zum apostolischen Palast folgte, herrschte auf Schritt und Tritt hektische Betriebsamkeit. Von dem, was um sie herum vorging, nahm sie nur am Rande Notiz. Ihre Gedanken kreisten um Tarabellas Tat, während sie den apostolischen Palast, in dem die Privaträume des Papstes lagen, betraten und dort in einen Aufzug stiegen. Dann durchschritten sie auch schon einen langen Gang, der von einer Doppelwache der Schweizer gesichert wurde. Ein Mann im schwarzen Klerikeranzug trat ihnen entgegen, wechselte leise ein paar Worte mit dem Gendarmen und sagte dann, »Wir alle sind Ihnen zutiefst dankbar für das, was Sie getan haben, Kommissario Bianchi. Ich werde Sie jetzt bei seiner Heiligkeit anmelden.« Damit verschwand er hinter einer dicken Tür am Ende des Ganges und kehrte schon wenige Augenblicke später zurück. »Der Heilige Vater möchte Sie jetzt sehen, Kommissario.« Der Mann in Schwarz führte sie in das Zimmer und zog sich dann zurück. Außer Claudia hielt sich in dem Raum nur der Papst auf. Er kniete, von ihr abgewandt, mit gebeugtem Haupt und gefalteten Händen vor einer Wand, an der ein schlichtes Kruzifix und ein Bildnis der Jungfrau Maria hingen. Zwei weitere Wände waren kaum zu sehen, weil sie mit Bücherschränken zugestellt waren, die fast bis zur hohen Decke reichten. Der Papst erhob sich mit einer Behendigkeit, die Claudia angesichts seines hohen Alters erstaunte, und trat ihr lächelnd entgegen. Hätte sie jetzt einen Knicks machen müssen, ihm die Hand oder seinen Fischerring küssen? Sie wusste es nicht, und so blieb sie einfach stehen und wartete ab. Sie glaubte nicht an die Heiligkeit des Mannes vor ihr oder daran, dass er von Gott in irgendeiner Weise auserwählt war. Sie wusste ja nicht einmal, ob sie überhaupt an einen Gott glauben sollte. Trotzdem konnte sie nicht leugnen, dass allein seine Gegenwart Eindruck auf sie machte. »Kommissario Claudia Bianchi, nicht wahr?« Er blieb vor ihr stehen und reichte ihr die Hand, die sie ergriff und schüttelte wie die Hand eines jeden anderen auch. »Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr entschlossenes Eingreifen. Bevor Sie eintraten, habe ich für Sie und Olindo Tarabella gebetet.« »Für uns beide?« entfuhr es ihr. Der Heilige Vater lächelte schwach. »Ich habe Tarabella vergeben und unseren Herrn gebeten, ihn gleichfalls zu vergeben, und für Sie habe ich gebetet, weil es bestimmt nicht einfach ist, auf einen Menschen zu schießen. Sie hätten ihn wohl leicht töten können.« »Wenn es nötig gewesen wäre, hätte ich es getan, aber in diesem Fall bin ich ganz besonders froh, dass ich es nicht tun musste.« »Wieso?« »Das ist nicht so einfach zu erklären, Heiliger Vater.« Sie musste sich zu dieser Anrede überwinden, aber was hätte sie sonst sagen sollen? Herr Papst hätte sich noch seltsamer angehört. »Versuchen Sie es bitte, Claudia, ich höre Ihnen gern zu.« »Erklären Sie mich für verrückt, Heiliger Vater, wenn ich Ihnen sage, dass ich Tarabella für unschuldig halte? Ohne Zweifel hat er versucht, auf Sie zu schießen, und doch glaube ich, dass das gegen seinen eigenen Willen geschehen ist.«